Leuchtend strahlt des Vaters Gnade aus dem hohen Heimatland. Doch uns hat er anvertraut, Rettungslichter längst im Strand. Lass die Küsten Feuer brennen, lass sie leuchten weit hinaus. Denn sie zeigen manchem Schiffe sicherlich den Weg nach Haus. Unser Weg war fern vom Lichte, unser Herz voll Schuld und Knall. Doch aus Jesu Angesichte leuchtete der Liebe Strahl. Lass die Küsten Feuer brennen, lass sie leuchten weit hinaus. Denn sie zeigen manchem Schiffe sicherlich den Weg nach Haus. Dunkel ist die Nacht der Sünde, schaurig klingt der Wogenlied. Manches Auge sucht voll Sehnsucht, ob's am Strande Lichter gibt. Lass die Küste Feuer brennen, lass sie leuchten weit hinaus. Denn sie zeigen manchem Schiffe sicherlich den Weg nach Haus. Jesus hat uns ausgesendet, wie der Vater ihn gesandt, dass die Liebe Gottes strahle, da wo man ihn nicht gekannt. Lass die Küsten Feuer brennen, lass sie leuchten weit hinaus, denn sie zeigen manchem Schiffe sicherlich den Weg nach Haus. Lass dein Licht doch nicht verlöschen, sonst vielleicht zu dieser Stund. Weil es nicht den Hafen findet, sinkt ein Schifflein auf den Grund. Lass die Küste Feuer brennen, lass sie leuchten weit hinaus. Denn sie zeigen manchem Schiffer sicherlich den Weg nach Hause.